Geheimbefehl Nummer 00315. Erinnerungen an die Speziallager des NKWD in Mühlberg und Buchenwald von Wolfgang Kretschmer. Januar 1945. Die sowjetische Großoffensive gegen die deutsche Ostfront beginnt. Am 27. Januar wird das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Die unfassbare Bilanz: 1,5 Millionen tote Menschen allein in diesem Lager. Zur gleichen Zeit wird auf deutscher Seite immer noch der Wahn vom Endsieg verbreitet. Es werden Volkssturmeinheiten gebildet, in die neben bis dahin kriegsuntauglichen Männern auch viele Jugendliche einbezogen werden. Also die vorausgegangene Geschichte geht eigentlich mit dem Luftangriff auf den Warner Bahnhof los. Am 10. und 11. April, müsste es gewesen sein, 1945, wurde der Warner Bahnhof zerstört durch einen Luftangriff. Und die Zerstörung war derartig gewaltig, dass also anschließend an diesen Angriff die Menschen dorthin gezogen sind und geplündert haben. Wir haben das nicht Plündern genannt, oder es wurde immer gesagt, Plünderung gibt es nicht. Es wurde also dort alles Verfügbare noch gerettet und sichergestellt, vorrangig Lebensmittel. Und wir in unserer jugendlichen Dummheit haben unter anderem Pistolen gefunden und gedacht, das wäre was für uns. Das war eigentlich das Verhängnis, dass wir so getan hatten, wie heute auch viele Jugendliche tun. Man muss eine Pistole haben und das ist sowas, das ist irgendwie was Karl May-artiges oder wie man es auch nennen mag. Und diese Tatsache führte eigentlich zu dem Verhängnis, was dann anschließend kam. Denn die Aufforderung, Waffen abzuliefern, wurde ignoriert. Wir haben also gegen den Amerikaner keine Waffen ausgeliefert. Und als im Juli dann die Besatzungsmacht wechselte und die Russen nochmal ähnliche Aufforderungen brachten, haben wir gesagt, nicht gibt's, die Waffen werden vergraben. April 1945. Auf der Frequenz des Deutschlandsenders strahlt der Geheimsender Werwolf Aufrufe zum Partisanenkampf gegen die alliierten Truppen im Reichsgebiet aus. Am 19. April wird die Zivilbevölkerung der Stadt Torgau evakuiert. Nur 6 Tage später reichen sich der amerikanische Unterleutnant William Robertson und der sowjetische Sergeant Nikolai Andrejew auf der zerstörten Elbbrücke die Hand. In den ersten Julitagen ziehen sich die amerikanischen und britischen Truppen gemäß der alliierten Vereinbarungen aus Mecklenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen zurück. Auch die Stadt Leipzig wird an die Rote Armee übergeben. Nun waren die Russen da und dieser bekannte Befehl, der also solche Spezialkontingente zu bilden ausgegeben wurde, der soll angeblich zurückgehen bis zur Jalta-Konferenz oder ganz später vielleicht nochmal Potsdam, wurde also dort in der Weise angewendet, dass alle Personen, die sich den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands widersetzen, zu internieren sind. Auszug aus dem Befehl Nummer 00315 vom 18. April 1945. Erstens, von den Frontbevollmächtigten des NKWD der UdSSR sind beim Vorrücken der Truppen der Roten Armee auf das vom Feind befreite Territorium bei der Durchführung tschechistischer Maßnahmen zur Säuberung des Hinterlandes der kämpfenden Truppen der Roten Armee von feindlichen Elementen zu inhaftieren. A. Spionage-, Diversions- und terroristische Agenturen der deutschen Geheimdienste. B. Angehörige aller Organisationen und Gruppen, die von der deutschen Führung und den Geheimdiensten des Gegners zu Diversionshandlungen im Hinterland der Roten Armee abgestellt wurden. D. Aktive Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei. E. Führer der faschistischen Jugendorganisation auf Gebiets-, Stadt- und Kreisebene. Damit Festgenommene an Ort und Stelle in Haft gehalten werden können, haben die Frontbevollmächtigten des NKWD der UdSSR die notwendigen Gefängnisse und Lager einzurichten. Gezeichnet Beria. Weil möglicherweise die NKWD gezwungen war, nun massenweise solche Spezialkontingente zu bilden, beziehungsweise massenweise dort Leute einzulochen, muss es hier irgendwie in Leipzig eine Aktion gegeben haben, bei der ein Schulfreund von uns sicherlich in der Nähe der Görlitzer Kaserne gegriffen worden ist. Jetzt, nach so langer Zeit, ist mir eigentlich bewusst, und ich kann mir es nicht vorstellen, dass er aus freien Stücken in die Kaserne gegangen ist und gesagt hat, hier, ich weiß was. Ich könnte mir vorstellen, dass er also genauso wie viele andere auf der Straße gegriffen worden ist. Wer macht hier Werwolf? Wer hat hier Waffen? Hast du Waffen? Wer erhebt hier Waffen gegen uns? Wo sind verdächtige Menschen, die uns feindlich sind? Sag uns jetzt was. Und dieses Sag uns jetzt was, das könnte natürlich in einer drastischen Weise stattgefunden haben. Da ist mir vollkommen klar, dass also jedem Jugendlichen irgendwie das Herz in die Hose rutscht und er sagt, das ist Heinz, Siegfried, Kurt oder sonst wer gewesen. In Potsdam wird die Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen beschlossen. Auch in den anderen Besatzungszonen werden Internierungslager eingerichtet. So verabschiedet der US-Kongress die Direktive JCS 1067 an die Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Deutschland, in der die Grundlagen der amerikanischen Besatzungspolitik sowie die Internierung von möglicherweise gefährlichen Deutschen und die Verhaftung von Kriegsverbrechern geregelt ist. Und da kam es dann am 27. August bei herrlichstem Sommerwetter zu dieser Verhaftung. Die lief also ganz unkonventionell ab. Das russische Auto fuhr vor und die Leute kamen ins Haus gestürmt und sagten, du Kretschmer Wolfgang, ja, wo Pistol? Sofort gezielt auf Pistole gefragt. Naja, da ging nicht mehr allzu viel Widerstand. Das muss ich noch dazu sagen, wir haben nicht etwa uns in einer Weise bewaffnet, wie das Profis tun, sondern wir haben einfach schlechthin in den Trümmern vom Warner Bahnhof irgendeine Pistole gefunden. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mal einen Unterschied zwischen Pistole und Revolver. Es könnte sogar sein, dass ein Revolver dabei war. Also nicht einmal der Unterschied ist mir bewusst. Vielleicht zu unserer Naivität, müsste man sagen, als Erklärung, wir haben nicht mal dazu passende Munition gehabt. Wir haben also Maschinenpistolenmunition gehabt und Karabinermunition gehabt, die also viel großkalibriger ist als diese Pistolen, die wir hatten. Ein russischer Offizier sagte, als ich ihm meine Pistole dann zeigte, war ganz entsetzt und hat wörtlich gesagt, das ist Vogelpistole. Das war ihm Spielzeug. Nach seiner Meinung, das Vogelpistol, das nicht. Also in dem Sinne hat er mich dann zurechtgewiesen und wollte eigentlich sagen, ihr habt da noch was ganz anderes und nicht dieses Spielzeug hier. Wir hatten aber nichts anderes. Und das führte dann dazu, dass also diese vergrabenen Waffen dann auch wieder Pistolen und die dazugehörige Munition gefunden wurde. Die Munition hat man in einem Marmeladenglas getan, haben wir gedacht, dass sie ja nicht kaputt geht. Das war aber MP-Munition, da hätten wir erstmal eine MP dazu haben müssen, haben wir auch nicht gehabt. Und das Versteck wurde dann gefunden, also wurde dann aufgesucht und wurde ausgegraben. Und na, nun war uns natürlich klar, was losgeht. Wir sind also auf dem Auto dann, ich habe auf dem Kotflügel von dem Auto gesessen, in der rückwärts gelehnt an die Scheinwerfer, die damals noch auf den Kotflügeln montiert waren. Und da fuhren wir in Richtung Kaserne, heute Olbrichtstraße, damals Heerstraße. Zu diesem Zeitpunkt ist Wolfgang Kretschmer 15 Jahre alt. Im Verlauf einer groß angelegten Verhaftungsaktion im August 1945 werden in der sowjetischen Besatzungszone etwa 64.000 Personen festgenommen, darunter zahlreiche NSDAP-Mitglieder und in NKWD-Gefängnissen inhaftiert. Meine Mutter war nicht da, das weiß ich. Die ist mir nämlich dann mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Die hat den Weg abgeschnitten. Die sind über Lindenthal nach der Kaserne gefahren. Und meine Mutter ist übers Feld gefahren und hat uns dann an den drei Kugeln, wenn Ihnen das ein Begriff ist, in Wiedrichscher Bahnhofstraße, dort hat die das Fahrzeug gesehen und hat zu dem Russen noch gestikuliert und geschrien, was ist denn und was macht ihr denn mit meinen Jungen? Und die wurde abgewiesen und wurde davon geschickt. als sie merkte, dass die Kaserne angesteuert wurde, dass sie sich dann gesagt hat, nö, Dresd ab, hier kannst du sowieso nicht machen. Die ist mit dem Fahrrad natürlich dem Auto nicht hinterhergekommen, konnte also sicherlich von dort, von der Lindenthaler Flurgrenze, bis rein zu den Kasernen konnte sie sicherlich das Auto noch sehen. Ob sie das Abbiegen in die Olbrichstraße wahrgenommen hat oder ob sie einfach hinterhergefahren ist, mir ist es nicht bekannt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch darüber mit meiner Mutter nicht gesprochen. Das ist irgendwie untergegangen. Die Gefangenen werden in die sogenannte Elisenburg im Süden der Stadt verlegt. Stahltüren, Sicherheitsschleusen, Fangnetze, die vergitterten Zellenfenster befinden sich in 2 Metern Höhe. Wolfgang Kretschmer teilt seine Zelle mit Konsul Wolf, dem Geschäftsführer der Leipziger Kammgarnspinnerei und einem russisch sprechenden Häftling. Bald bemerkt er, dass sich im Zellentrakt auch seine Freunde befinden, die bei der Plünderung des Warener Bahnhofs dabei waren. Das ist der Siegfried, ist am 25. verhaftet, ich bin am 27. August. Sein Bruder ist am 28. oder 29. und zur selben Zeit muss der Roland Lehmann mit verhaftet worden sein. Und wir haben dann eigentlich nur in diesem Keller von dieser Heerstraße gemerkt, durch die Schlitze und durch das Rufen und durch das Hallo, bist du Siegfried? Ja, aus dieser Information heraus, aus dem Keller, diese Zuruferei, wussten wir, dass also jetzt die anderen auch gegriffen sind. 3 Wochen lang bleiben die 4 Jungen, Siegfried, Roland, Kurt und Wolfgang, im Leipziger Gefängnis. Es gab keine Gerichtsverhandlung, es gab keine, nicht einmal irgendwie eine Zusammenkunft mit irgendwelchen, ein gewähltes Gremium oder dort sitzen 3 Figuren und das sind die 3 Obersten, das ist der Militärrichter und das sind seine Assistenten oder wer. Nichts, das waren einfach verhörende Offiziere mit einem mehr oder weniger mangelhaften Dolmetscher, der sehr schwer Deutsch konnte. Mir fällt die Formulierung jetzt noch ein. Wie viel russisch Soldat du kaputt? Wurde als Frage gestellt. Nun hat man natürlich bei so einer Frage immer das Gefühl, was will denn der? Man versteht ihn gar nicht. Er wollte also von uns wissen, wie viel ich sowjetische Soldaten erschossen hätte oder ermordet hätte. Naja, nun kann man sich ausdenken, wenn ich gesagt hätte 100, hätte ich genauso eine vom Ballon gekriegt, wie wenn ich gesagt hätte nichts. Also ich habe gesagt, keine. Das gefiel dem natürlich nicht, weil er ja überzeugt davon war, jetzt einen Partisanen gefangen zu haben. Wohlgemerkt, ein 14-jährigen Partisanen, der also, wir waren absolute Schulkinder. So, und die Verhörer, die gestalteten sich also immer in dieser Richtung. Malenki-Partisanen, das war also die normale Ansprache. Kleiner Partisan, die sagten nicht, Herr Kretschmer, das ist schön, dass Sie gekommen sind, sondern Malenki-Partisan, das war Ansprache für uns. Wir wussten, das sind wir gemeint. Und dann fing der nur an und versuchte seine Vorwürfe anzubringen. Der Dolmetscher übersetzte mehr oder weniger mangelhaft und wir mussten darauf nun antworten. Dabei war voraus bestimmt, für die verhörenden Offiziere, dass es sich im Fall von unseren Personen um Angehörige des Werwolfs handelt. Wir waren also für die russischen Offiziere Werwolf-Angehörige. Als wir versuchten zu erklären, dass es gar keinen Werwolf gab in Leipzig und dass so eine Organisation nicht da war, da liegen Schlüsseldebatte. So. Es wurde also sehr deutlich gemacht, und wenn also so ein großer Kerl von einem Offizier eine Armeepistole 08 auf den Tisch knallt und man sieht, dass das Ding geladen ist, dann ist natürlich die Verhandlungsführung eindeutig bestimmt. Dann weiß man also, was man zu erwarten hat. Und das ist im höchsten Grade kritisch und sehr kriminell. Und wenn man nun ganz und gar 14, 15 Jahre alt ist, fällt das besonders schwer. Bei dem Protokoll, was dann nach 2, 3 Tagen von Verhandlungen vorgelegen hat, lag also ein komplettes Protokoll auf dem Tisch in russischer Schrift, handschriftlich angefertigt. Und auf eine Frage von uns, auch Siegfried Freier hatte das ähnliche Bedürfnis danach zu fragen, was denn eigentlich da drin steht, da gab es einen unheimlichen Tritt an den Stuhl, auf dem wir saßen, und wir flogen mit dem ganzen Stuhl durch das ganze Zimmer. Ich landete am Kachelofen, der dort in dem Zimmer stand, und war heilfroh, dass ich den Fluch von dem Verhandlungstisch bis zu den Kachelöfen einigermaßen überstanden hatte. Ich habe dann nicht wieder gefragt, was da drin steht, sondern habe das Ding unterschrieben. In der sowjetischen Besatzungszone werden sogenannte Speziallager des NKWD angelegt. Im Süden der sowjetischen Besatzungszone sind das die Lager Torgau, Bautzen, Buchenwald und Mühlberg. Am 21. September ging der Transport nach Mühlberg. Das hatte sich dann ganz schnell rumgesprochen. Es wurde eine ziemliche Unruhe in dem Gefängnis. Man merkte, da gab es irgendwas. Es wurde das Schließen und das Knallen der Riegel, das war so offensichtlich, dass man sagte, hier passiert was. Entweder werden welche gebracht oder es werden welche geholt. Und da ging dann schon das Gespräch um, es geht irgendwo in eine Lache hin. Das Gefängnis war voll, die Zellen waren überbelegt, sodass also aus dieser Belegungsdichte her schon ganz klar war, das musste also jetzt in irgendeiner Form abgebaut werden. Ja, und dann sind wir mit dem LKW nach Mühlberg transportiert worden, in der Nacht aufgeladen und schwer bewaffnet und Androhung, bei Fluchtversuch wird geschossen. Ja, und damit war für jeden klar, jetzt kommt eine neue Etappe in der ganzen Geschichte. Die Speziallager auf dem Territorium Deutschlands werden organisiert und liquidiert auf Anweisung des Stellvertreters des Ministers für Innere Angelegenheiten der UdSSR. Die Speziallager sind für Verhaftete vorgesehen, die verbrecherische Handlungen, aufgeführt im Befehl des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR, NKWD Nummer 00315, begangen haben. Der Hauptzweck der Lager besteht in der völligen Isolierung der im Lager befindlichen Kontingente und der Verhütung der Flucht. Die Gefangenen werden in der Nacht auf LKWs verladen. Sie überqueren bei Riesa die Elbe. Wenige Kilometer nach dem Ort Mühlberg halten die Lastwagen. Noch immer sind die vier Jungen aus Leipzig zusammen. Wir haben also alle möglichen Arbeiten verrichtet, die man sich nur denken kann, und sind dabei immer gut gefahren. Gegenüber manchen, die gesagt haben von sich, ich arbeite wohl noch für die Russen, ich werde mich wohl noch kaputt machen und werde denn wohl noch behilflich sein und irgendwas bauen. Denn das, was gemacht wurde, die Arbeiten, die dienten ja letzten Endes auch bloß unserer Festsetzung. Also ein Zaun bauen, ein Drahtzaun bauen, der noch stärker ist und der noch unüberwindlicher ist. Na, das ist ja nun eine trostlose Arbeit, wenn man sich sagt, na, ich baue mein eigenes Gefängnis, damit ich nur ganz und gar nicht rauskomme. Das ist schon untröstlich, wenn man so eine Arbeit hat. Aber trotzdem hat das Arbeitskommando hier eine Arbeitsverpflegung bekommen, hat also 200 Gramm Brot mehr gekriegt. Das war praktisch der Lohn für diese Arbeit. Das Lager Mühlberg ist ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager der Nationalsozialisten. Nach Kriegsausbruch werden hier französische und belgische Gefangene interniert. Später kommen Polen, Holländer, Dänen und vor allem sowjetische Soldaten dazu. Nach zahlreichen Bombenangriffen der Lagereinrichtungen durch die Alliierten wird das Lager im April 1945 durch die Rote Armee befreit. Als wenige Monate später die vier Jungen aus Leipzig das Lager erreichen, sind die Baracken in einem desolaten Zustand. Wir waren also praktisch bloß die Transportleute und die Bäume, das waren Kiefern, die waren entästet. Und das war eine unangenehme Arbeit, weil also so eine riesenlange gefällte Kiefer, die ist schon schwer zu transportieren mit unterschiedlich großen Menschen und unterschiedlichen Schulterhöhen. Das konnte sehr gefährlich werden. Dieses Transportieren von Erdmassen wurde praktisch mit einem Trageschild durchgeführt. Das war also ein Stückchen Brett und da waren links und rechts eine Zahnseite dran genagelt und dadurch konnte man das Brett zwei Mann hoch transportieren. Und dann wurde auf dieses Brett so lange drauf geschaufelt, bis es immer drin runterrieselte. Und dann liefen die im Kreis rum. Die liefen tagelang mit den Brettern und haben Tausende von Kubikmetern Erde bewegt, um einen Kartoffelbunker und einen Eiskeller zu bauen. Das wurde also alles mit ganz primitiver Menschenkraft ausgeführt. So waren auch die Transporte mit Fahrzeugen, also wenn es überhaupt Fahrzeuge gab, dann waren das natürlich Pferdewagen. Und an die Pferdewagen wurden keine Pferde gespannt, sondern Häftlinge. Die waren also richtiggehend eingespannt wie ein Pferd, allerdings etliche mehr. Es wurden also an der Deichsel mindestens 4 Mann postiert. Da waren die alle angespannt. An der Seite waren dann links und rechts noch Ausführende. Die hatten also ein Stückchen Kette oder ein Stückchen Draht und waren an der Wagenachse angehangen. Und am Ende des Wagens waren noch 3-4 Leute, die schoben. Da waren eben insgesamt schätzungsweise 12 bis 16 Mann in irgendeiner Form angehangen an dem Wagen. Auch bei der Bekleidung muss improvisiert werden. Aus Brettern wird mit einem Beil die jeweilige Sohlenform herausgeschlagen. Die Feinarbeit erfolgt mit einer Glasscherbe. Das Oberleder besteht aus einem Stoffrest, der mit Dachpappennägel am Holz befestigt wird. Im Lager Mühlberg gilt deutsche Zeit. Allerdings besitzen die Gefangenen keine eigenen Uhren. Damit der Tagesablauf eingehalten werden kann, wird stündlich ein Uhrzeitmelder durch das Lager geschickt, der die Holzuhren an den Barackenwänden auf die jeweilige Zeit stellt. Der Tagesplan wird durch den Befehl des Lagerleiters erlassen und in den Räumen des Lagers ausgehängt. Der Tagesplan regelt die Zeit des Aufstehens, der Morgentoilette, des Frühstücks, der Kontrolle, die Dauer der Arbeit. Für den Schlaf sind täglich nicht weniger als 8 Stunden vorzusehen. Für Verletzung und Nichtausführung von Weisungen erhalten die Gefangenen administrative Strafen. Die Überprüfung der Anwesenheit der Gefangenen erfolgt täglich 2-mal, und zwar früh und abends, und wird mit dem Wechsel der Diensthabenden des Lagers verbunden. Es gab noch viel drastischere Fälle. Es wurden geflohene Internierte nicht mehr eingefangen, die waren weg. Da hat man die Verwandten ins Lager gesteckt. Wir haben bei unserem Transport nach Mühlberg eine Sache erlebt, dass einer während des Transportes geflohen ist. Und plötzlich war ein Riesenaufmarsch und es wurde der Mann gesucht. Anschließend wurde dann verbreitet, dass also die insgesamt 120 Mann nun bloß noch 119 waren. Da musste also der 120. gefunden werden. Und den haben sie gefunden. Irgendwo in der Dorfstraße haben sie den 120. eingesackt und mit drauf. Und der hat dann aufgrund dieser Verrücktheit mit unter 3 Jahre in Mühlberg gesessen. Das ist sehr drastisch und manche denken bestimmt, das klingt übertrieben. Es hat aber solche Fälle gegeben. Es sind nicht alles Unschuldige gewesen. Es sind aber viel dabei gewesen, die durch einen wahnsinnig unglücklichen Umstand zu so einer Sache gekommen sind. Den Gefangenen ist gestattet, persönliche Dinge zu besitzen, Toilettenutensilien, Löffel, Schüssel, sich in einem begrenzten Teil des Lagergeländes frei zu bewegen, Dame und Schachspiele zu besitzen. Den Gefangenen ist nicht gestattet, ja, also erstmal der Besitz von Papier und Bleistift, dann sämtliche Werkzeuge, also Scheren, Messer. Zu den Werkzeugen zählten zum Beispiel angeschliffene Löffelstiele. Und selbst dieser angeschliffene Löffelstiel war nicht gestattet. Und zu diesem Zweck oder zur Durchsetzung dieses Verbotes wurden Razzien durchgeführt. Es wurden also irgendwelche Zählerbälle veranstaltet und bei dieser Gelegenheit wurde gleich mal mit einer Taschenvisitation gemacht. Es wurde also mal jeden mit ausgebreiteten Armen die Taschen abgeklopft, ob da nicht doch was drin steckt, was verboten ist. Wie jedes Verbot ist ja eigentlich auch dazu angetan, dass es umgangen wird. Letzten Endes gab es dann irgendwo jemanden, der sagte, ich habe einen Bleistift oder ich weiß, wo einer ist oder ich habe noch einen, den können wir halbieren. Es muss ja nun nicht unbedingt ein 20 cm langer Bleistift sein. Unsere Bleistifte, die wir im Besitz haben, die waren äußerst kurz, die waren also Streichholzlänge. Damit waren sie gut durch den Razzia zu bringen. Man konnte sie nämlich in der Hand behalten und konnte in der Hand mit ausgestreckten Armen stehen und konnte sich untersuchen lassen und hatte in der geschlossenen Faust diesen kurzen Bleistiftstümpel. Also dieser kleine Stümpel, der ließ sich wesentlich besser verstecken. Papierfetzen finden sich im Abfall. Ein Stück Zementsack oder der Rest einer Kaffeetüte. Um ungestört zu sein, ziehen sich die Jungen möglichst weit in das Gelände zurück. Scheinbar zufällig stellen sich die anderen vor den jeweils Schreibenden. Zwar ist auch diese Aktion gefährlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Posten dieses scheinbare Beieinanderstehen gewähren lässt, ist größer als das Risiko beim Schreiben in der Baracke von anderen Häftlingen beobachtet und in Erwartung einer zusätzlichen Brotration beim Lagerkommandanten angezeigt zu werden. Ja, das war also eine sehr glückliche Angelegenheit. Ein Gefangener mit dem Namen Ulsch. Und dieser Herr Ulsch war Autoschlosser. Und unser Siegfried Freier war bei dem Autoschlossern beschäftigt. Und der Herr Ulsch hatte nun Gelegenheit, aufgrund seiner Position Autoersatzteile zu beschaffen. Und das hat er natürlich geschickt ausgenutzt und hat nur seinen russischen Chef gesagt, ich muss unbedingt nach Leipzig, zum Beispiel, ich brauche was nochmal, Zylinderkopfdichtung. Und der russische Chef war natürlich auch angetan, nach Leipzig zu reisen. Er wusste also, dass er, wenn er nach Leipzig fährt mit dem Ulsch zusammen, dass da einige Flaschen Wodka locker gemacht werden müssen und können. Und das wurde auch organisiert. Und bei dieser Gelegenheit hat der Herr Ulsch zu uns gesagt, ich fahre nächste Woche nach Leipzig, mache da was fertig, schreibe das nicht so große, ganz kleinen Zettel. Die Größe ungefähr wie eine Skatkarte, größer war es nicht, das kleine Zettelchen. Das war alles eine recht geheimnisvolle Geschichte. Zettelgröße, wie ich schon gesagt habe, wie eine Skatkarte, mehr war es nicht. Ich will mal hier vom 7.12.45, also im Dezember 45, liebe Eltern, lieber Gerhard, das ist mein Bruder, heute endlich bietet sich die Gelegenheit, euch zu schreiben. Wir sind hier bei Mühlberg in einem früheren Kriegsgefangenenlager gelandet und wohnen in Baracken, welche wir uns schon wohnlich eingerichtet haben. Das ist kaum zu lesen, darum muss ich hier so rätseln. Das Essen ist gut und reichlich. Auch der Furier drückt mal ein Auge bei uns Jungs zu. In warmen Sachen sind wir gut eingedeckt. Roland und Siegfried sind auch hier. Wir schlafen zusammen und vertragen uns ganz gut. Die ersten paar Wochen mussten wir schwer arbeiten. Aber jetzt ist's ruhig. Ich habe erst mit in der Küche Holz gehackt. Dabei hat mir so ein alter Knabe den linken Zeigefinger abgekloppt. Das ist der hier. Aber nur geringer Sachschaden. Nun mache ich Innendienst und sitze in der warmen Bude. Nun, liebe Eltern, bitte ich euch eins, macht euch nicht unnötige Sorgen um mich. Mir geht es wirklich gut. Vor allem du, lieber Papa, mach dir nicht das Leben so schwer. Es geht alles gut aus. Eins kommt der Tag der Freiheit. Bis dahin bleibt alle gesund und seid gegrüßt von euren Wolfgang. Herzliche Grüße an Trautl, das ist meine Schwester. Wenn ich bis Weihnachten nicht zu Hause bin, dann verlebt das Fest auch ohne mich fröhlich und zufrieden mit meinen besten Glückwünschen. Zusatz noch seitlich, besucht mich bitte nicht. Die Lager werden isoliert von der Zivilbevölkerung organisiert. Der Zugang zum Lager ist Unbefugten verboten. Das wird durch Tafeln an entsprechenden Stellen kenntlich gemacht. Alle Gebäude des Lagers, mit Ausnahme der Diensträume, sind mit einem durchgehenden Zaun oder einem Stacheldrahtverhau mit einer Mindesthöhe von 3 Metern zu umgeben. Ein Streifen von 3 bis 5 Metern Breite zu beiden Seiten des Hauptzauns wird zur verbotenen Zone erklärt. In der Nacht ist die Zone zu erleuchten. Am Lagereingang werden spezielle Tore und Torhäuser errichtet. Darin befindet sich ständig ein Torposten der Wachmannschaft. Neben den sporadischen Einsätzen der Bautrupps dürfen nur 2 Arbeitskommandos regelmäßig das Lager verlassen, die Totengräber und die Jauchenkolonne. Wenn nun eine solche Kolonne rausgefahren kam, hatte es sich in der Bevölkerung herumgesprochen, die kommen jeden Tag oder dienstags, mittwochs und freitags, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Rhythmus das ablief. Und das hatten sich die Menschen draußen gemerkt. So, das wussten die also, die in Mühlberg versuchsweise mal hingefahren waren und hatten dann am nächsten Tag das Glück, diese Kolonne anzutreffen. Das war wieder natürlich nur mit Postenbestechung möglich. Der Posten war natürlich interessiert daran, Zigaretten oder Wodka zu bekommen. Das durfte der natürlich auch wieder niemandem sagen. Das war natürlich wieder ein Dienstvergehen von dem Mann. Aber er hatte die Gelegenheit, so zu sagen, jetzt gucke ich mal weg, ich stelle mich dort in die Ecke und rauche. Und wenn die Frauen bis an den Wochen rankommen, Herr Gott, was soll's. Und auf diese Art und Weise konnte man nun an die Kolonne rankommen. Da war aber noch nicht gesagt, dass nun der Heinz Müller tatsächlich an dem Tag in der Kolonne war. Es hat also seine Frau zu irgendjemandem gesagt, kennen Sie den Heinz Müller? Da sagte der von der Jauchenkolonne, ja, der Heinz Müller, der sitzt in der 5. Kompanie, da kann ich Bescheid sagen. Wenn Sie also noch eine Nacht in Mühlberg bleiben, dann sage ich den Heinz Müller Bescheid, dass der morgen mit bei der Kolonne. Dann ging der angesprochene Mann zu dem Heinz Müller in der 5. Kompanie und sagte, du, deine Mutter ist draußen. Morgen kriegst du von mir das Geschirr oder den Knippel oder die Jacke oder was nun die Ausrüstungsgegenstände der Jauchenkolonne waren. Der Mann blieb im Lager und Heinz Müller ging in die Spur und wusste, wenn ich jetzt rauskomme, ist meine Mutter draußen und bringt mir was. Doch viele Angehörige warteten oft tagelang vergebens. Nicht immer gelingt es dem jeweiligen Inhaftierten, in eine Außenkolonne zu wechseln. Oder die Posten werden ausgetauscht und bekommen Anweisung, bei Auftauchen von Zivilpersonen in die Luft zu schießen. Also mal ganz grob, 500 Gramm Brot, Mittag ein Dreiviertel Liter Essen und abends ein halben Liter Essen, würde ich denken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war in der ersten Zeit immer durchgängig, monatelang Graupen. Die waren aus einer Heeresreserve. Die Graupen waren nicht schlecht. Es war lange Zeit sogar eine recht gute Graupensuppe, die es da gab. Das Kriminelle an der ganzen Geschichte ist, dass jemand, der ein Jahr lang Graupen isst, an den Graupen kaputt geht. Das ist also eine zu einseitige Ernährung. Ich kann also jemanden töten mit jeden Tag einen Liter Graupen. Das war auch spürbar in der einseitigen Ernährung, war natürlich dann Begleiterscheinung Furunkulose, dass also viele mit sehr üblen Furunkeln zu tun hatten. Und die nächste Form der einseitigen Belastung führte zu Ödeme, das ist also diese Wassersucht, die jemand, der mit dem Kreislauf dann nicht mehr in Ordnung ist, zu solchen dicken, geschwollenen Beinen führte, die also unförmig dick wurden und das Wasser ließ sich nicht mehr abführen. Diese Ödeme ging dann aus den Beinen immer weiter hoch und nahm den ganzen Körper in Anspruch. Das sah also dann so aus, als wäre der gut genährt gewesen. Das war aber nicht der Fall. Der hatte also in allen Zellen Wasser in Übermaß, was ihn gesundheitlich zum Tod gebracht hat. Das waren Erscheinungsformen dieser einseitigen Ernährung. Verpflegungsnorm für nicht arbeitende Gefangene. Täglich 300 Gramm Schwarzbrot, 400 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Gemüse, 40 Gramm Fleisch oder Fisch, 35 Gramm Graupen oder Mehl, 30 Gramm Salz oder Zucker, 10 Gramm Fett, 5 Gramm Kaffeeersatz, 2 Gramm Essig. Für arbeitende Gefangene, Kranke sowie für Kriegsgefangene und Offiziere gelten höhere Normen. Das für uns Glücklichste war eigentlich die Tatsache, dass der Roland Lehmann und ich in der Küche gearbeitet haben. Das war eigentlich eine Arbeit, die war mit dem Lottogewinn zu vergleichen heutzutage. Es hat uns also jemand Gutes getan und hat das organisiert, dass wir als Jugendliche in diese Küche mit als Küchenhelfer gebracht wurden. Das haben wir natürlich weitlich genutzt, das ist klar, das galt uns recht gut und war natürlich auch unseren Freunden in irgendeiner Weise behilflich. Wir brauchten also unser Pfund Brot täglich nicht unbedingt jeden Tag zu essen. Wir konnten also durchaus von dem Nichtbeschäftigten, Siegfried oder Kurt, konnten wir sagen, hier los, du kriegst ein halbes Pfund Brot von uns oder du kriegst den und den Schlag Essen noch, was da organisiert werden konnte. Wenn also ringsrum Not und Elend herrscht und Hunger und Unterernährung und man ist plötzlich in die Lage versetzt, in der Küche als Kesselputzer zu arbeiten, ja, das war wie Schlaraffenland. In dieser Umgebung von Not und Elend war uns das schon lebensrettend. Auszug aus dem Spielplan der Kultursektion des NKWD-Speziallagers Nummer 1 Mühlberg. Menschen in Umbruch. Zeitstück von Erwin Stranik und Georg Hartmann. Volkstänze. Melodien und Einstudierung Anni Nägler. Konzerte. Großes Lagerorchester, Leitung Ernst Roth. Unterhaltungsmusik. Kleines Orchester, Leitung Hans Hackemesser. Stellvertreter, Arrangeur und Komponist Heinz Meissner. Ja, das war eine ganz interessante Sache. Da war ein Orchesterkonzert und wir saßen auf der ersten Reihe. Es war so fantastisch für uns und mir. Es war wie ein Geburtstag. Und plötzlich dirigiert dieser Musikmensch den Marsch Alte Kameraden und gibt mir zu verstehen, dass ich nach oben kommen soll. Und der Schmalfuß Hans, der uns also als Einlassdienst diesen Platz verschafft hat, der fordert mich auf und sagt, nun los, geh hoch, der will was von dir. Dann bin ich hochgeklettert auf die Bühne und da gab der mir einen Dachstock in der Hand und hat die Bühne verlassen und die Massen haben natürlich gebrüllt und ich stand dort und musste nun das Kommando übernehmen. Naja, nach der Manier hier, wie es bei so einem Viervierteltakt üblich ist, da kann man ja gar nicht viel falsch machen. Die Musiker sowieso nicht, die hätten nur ohne mich gespielt. Aber der Spaß war es nur bei der ganzen Sache. Die brüllten nur alle im Saal und ich musste nur da oben stehen und musste nur alte Kameraden dirigieren. Während die Theaterstücke zur Kontrolle durch den Lagerkommandanten in die russische Sprache übersetzt werden müssen, nehmen es die Soldaten mit der Herkunft der Marschmusik nicht so genau. Die sogenannte Kultura ist sowohl bei den Inhaftierten als auch bei den Bewachern beliebt. Wir hatten in manchen Kompanien interessante Weihnachtsfeiern gemacht. Nicht im Sinne von Feiern, wie man es heutzutage tut, sondern indem man jemanden hatte, der etwas Besinnliches sagen konnte. Es wurde dann recht und schlecht irgendwie eine feierliche Form gefunden. Es wurde auch ein gemeinsames Weihnachtslied gesungen. Das führte natürlich auch zu sehr sentimentalen und traurigen Stimmungen. Ich habe da immer ein Mittel gehabt, wo ich mir eingeredet habe, das könnte vielleicht hilfreich sein. Ich bin dann einfach rausgegangen und habe an den Himmel geschaut und habe mir gedacht, na, wenn jetzt meine Eltern auch mal draußen stehen und gucken den Mond an oder gucken die Sterne an, da denken die vielleicht an mich. Und das ist eigentlich das Einzige gewesen, dass man da eine Träne mit verdrückt hat und gesagt hat, Herrgott, Mensch, wenn wir zu Hause wären, was können wir nicht alles machen? Das ist klar, dass das kam einem schon unangenehm. Im Januar 1947 werden in der Kleiderkammer des Lagers größere Mengen Bekleidung aus den Beständen der ehemaligen Wehrmacht angeliefert. Tarnanzüge in wattierter Ausführung, dicke Unterwäsche, festes Schuhwerk und Pelzmützen. Plötzlich gab es richtige Musterungsaktionen. Und diese Musterungsaktionen gingen so aus, dass es also eine Ärztekommission gab, die in irgendeiner Baracke tätig war. Und dort wurden zur Musterung Arbeitskräfte vorgeführt, die in ihren äußeren Gesamtzustand, ihrer Kondition eingeschätzt wurden. Also Unterernährte, denen die Knochen rausguckten, die wurden nicht genommen, aber gut genährte, die noch kräftig sahen und arbeitskräftemäßig möglich eingesetzt werden konnten, die wurden gemustert. Und bei dieser Musterung blieb natürlich nicht verborgen, was dahinter steckt. Es wurde also ganz klipp und klar gesagt, das sind Arbeitskräfte, die werden für Russland gebraucht und die werden in irgendeiner Zeit eingekleidet, kommen in eine Quarantänebaracke und verlassen dann das Lager Mühlberg. Und jetzt ging nun das Gespräch innerhalb des Lagers, na was machen wir mit oder machen wir nicht mit oder wie kommt man da dazu, du siehst gut aus, du kennst mit. Es hat also jemand oder viele unter uns haben gesagt, lieber irgendwo hin und eine anständige Arbeit verrichten, als hier noch zu warten, bis man kaputt gegangen ist oder bis man TBC hat oder bis man verhungert ist. Diese Einstellung führte dann dazu, dass einige von uns sagten, ich sehe zu, dass ich hier um jeden Preis damit hinkomme. Das ist mir egal, wo es hingeht, ob das nach Russland oder nach Sibirien ist, ist egal. Das hat es wirklich gegeben, dass also dann Unterernährte oder wenig von der äußeren Kondition her geeignete sich mustern ließen, wurden abgewiesen und haben dann einen anderen, der gut genährt war, gesagt, geh du noch einmal hin und sage meinen Namen. Da ging der noch einmal hin und sagte, ich bin Heinz Müller. Und da haben die den vermutlichen Heinz Müller als kräftig und gesund eingeschätzt. Und dann stand der Heinz Müller auf der Liste. Heinz Müller war aber der Ausgehungerte, der um jeden Preis das Lager verlassen wollte. Das soll mehrfach geglückt sein. Wir hatten, weil wir in der Küche gearbeitet haben, nicht das Bedürfnis, da unbedingt nur nach Russland mitzukommen, aber es sind viele von unseren Kompanieangehörigen, die in der Bäckerei gearbeitet haben, die in der Kulturabteilung, also in der Kultura gearbeitet haben, die sind also mit gemustert worden und sind auch mit auf diesen Transport gegangen. Insgesamt sind es über 800 Häftlinge aus dem Lager Mühlberg, die am 8. Februar 1947 gemeinsam mit Gefangenen aus anderen Lagern deportiert werden. Der Transport in das Lager Nummer 526 im sibirischen Kuspas dauert 5 Wochen. Um während der Fahrt nicht zu erfrieren, müssen die Gefangenen die in den fensterlosen Güterwaggons eingebauten Holzpritschen verfeuern. Viele Häftlinge überleben die lange Reise und die Strapazen im sibirischen Lager nicht. Ich habe die Sache erlebt im Lazarett, da lag also neben mir ein älterer Mensch von 65, 70 Jahren und der war irgendwie furchtbar krank, Lungenentzündung oder was es war. Ich lag mit Nierenentzündung dort und der Mann lag neben mir und verstarb neben mir. Und ich habe dort erstmalig gesehen, wie ein Mensch sein Leben aushaucht. Das war schon eine schockierende Geschichte. Also es wurde dann praktisch die Decke über den Kopf gezogen und bis nun die Sanitäter ran waren und den Mann rausgebracht haben, ins Totenzimmer oder was es da für eine Einrichtung gab, da hat man nun dort daneben gelegen und hat gedacht, na was nun, wird er noch mal oder ist er schon hin? Das sind schon beängstigende Momente, wo man sagt, na, wenn das jetzt so weitergeht wie jetzt, dann kann es ja mal passieren, dass man mit dabei ist bei der TBC oder bei irgendeiner Ruhe oder bei einer Krankheit. Neben Krankheiten wie Furunkulose und Unterernährung grassieren Infektionskrankheiten. Diphtherie, Ruhe, Scharlach, Typhus und Tuberkulose. In Augenzeugenberichten wird davon ausgegangen, dass jeder 3. bis 4. Häftling das Lager nicht überlebt hat. In den inzwischen in dem Lager erlaubten Zeitungen, die sporadisch durch sogenannte Vorleser in den Baracken vorgetragen werden, gibt es im Frühjahr 1948 Berichte über Entlassungen aus den Spezialkontingenten. Es soll aber noch einige Monate dauern, bis die ersten Häftlinge entlassen werden. Unter den über 7000 Entlassenen sind auch Roland Lehmann und Kurt Freier. Wieder macht das Gerücht von einem Transport die Runde. In der Nähe des Lagers sind Güterwaggons mit vergitterten Fenstern gesichtet worden. Die Auflösung der Speziallager 1, 9 und 10 sind aus folgenden Erwägungen heraus vorgesehen. Das Lager Nummer 1 in der Nähe von Mühlberg, Sachsen-Anhalt, besteht aus baufälligen Holzbaracken, die für Winterbedingungen nicht geeignet sind. Es hat keine Kanalisation und ist schlecht ausgestattet. Da es einen Fehlbestand an Personal gibt und das Regime der Verwahrung und der Bewachung der Häftlinge nachlässt, ist es erforderlich, die Reduzierung der Speziallager zu beschleunigen. Ein Restkommando von 135 Mann bleibt in Mühlberg, um das Lager abzuwickeln. Die anderen Häftlinge fahren mit einem Sonderzug in Richtung Thüringen. Ihr Ziel? Weimar-Buchenwald. Man wusste also von Buchenwald durch die Amerikaner. Die Amerikaner hatten nach Einzug in Leipzig hier Zeitungen veröffentlicht. Und in dieser Zeitung waren dann Bilder vom Buchenwald abgebildet. Nun zurück zum Lager, nachdem also Mühlberg aufgelöst wurde. Und das Lager Buchenwald im Gespräch war, wollte natürlich niemand glauben, dass dieses Lager noch existiert. Denn aus unserer Erinnerung von 1945 war uns bekannt, das Lager ist befreit worden und die Verbrechen der Nazis wurden gesühnt und es wurde also dort Ordnung gemacht und es wurde eine Gedenkstätte eingerichtet und was nicht alles, was also bekannt wurde. Und nun war man natürlich überrascht, dass es hieß, jetzt kommen wir in das Lager Buchenwald. Und noch überraschter waren wir natürlich, als wir das Lager Tor, was wir ja aus den vielen Veröffentlichungen und von den vielen Zeitungen, die das damals über Buchenwald gegeben hat, gut in Erinnerung hatten. Wir hatten auch gut in Erinnerung das Lager Tor mit dieser sarkastischen Formulierung, jedem das Seine. Durch dieses Lager Tor mit der Schrift, jedem das Seine, sind wir gegangen und haben diese Schrift gelesen, genau wie sie uns 45 gezeigt wurde, wo uns gesagt worden ist, so haben die Nazis ihre Opfer verhöhnt. Und genau diese Schrift und genau dieses Torhaus in dem roten Anstrich, wie es jetzt noch auf Ettersberg steht, sind wir durchgegangen und haben dann auf diesem bewussten Appellplatz, von dem so viel Schreckliches geschrieben wurde, gestanden und haben dort Zählappelle mitgemacht. Wir haben also das Lager in der Form wiedergefunden, wie es 45 angeblich befreit und in anderen Zwecke zugeführt worden ist. Die beiden Jungen richten sich wieder im Lager ein. Sie haben Glück und bekommen Arbeit als Kartoffelschäler. Das heißt, mindestens einen Zentner Kartoffeln am Tag schälen, aber es heißt auch, immer ausreichend zu essen haben. Und wenn es die Kartoffelpuffer sind, die sich die Küchenbeschäftigten provisorisch auf Heizungsrohren braten. An den Abenden sitzen die Jugendlichen in einer Barackenecke zusammen. Gedanken an die Vergangenheit. Einer erzählt von seinen früheren Reisen nach Brasilien, schwärmt von dem Geschmack frischer Bananen. Ein anderer erinnert sich an Kinobesuche, die er vor Jahren erlebt hat. Im Lager sind jetzt regelmäßig Zeitungen vorhanden. Während anfangs im Anzeigenteil der Nationalzeitung noch verschlüsselte Suchmeldungen erscheinen, wer hat meinen Dackel Waldi gesehen, lebt er noch? Vor einiger Zeit entlaufener Dackel wird noch immer gesucht, werden die Anzeigen gegen Ende des Jahres 1948 direkter. Nationalzeitung vom 1. Januar 1949. Mein Sohn. Sehnsüchtige Weihnachtsgrüße, Mutti, Onkel Siegfried, Tante Else, Claire, Hedy mit Helga und Detlef. Alle gesund, Georg, Anne, Hans. Lieber Dicker, auf baldiges Wiedersehen hoffend, grüß dich herzlich, deine Tutti. Allerdings wird diese indirekte Kontaktaufnahme Ende Januar 1949 abrupt beendet. Durch Gottesdienste in den Lagern machen Bischof Dibelius und der Landesbischof von Thüringen auf die immer noch Inhaftierten aufmerksam. Auf politischer Ebene setzt sich Wilhelm Pieck in einem Brief vom 19. September 1949 für die Auflösung der Lager ein. Seit seiner Verlegung aus Mühlberg hat Wolfgang Kretschmer keine Möglichkeit gefunden, seinen Eltern eine Nachricht zukommen zu lassen. Als in der Kleiderkammer in größeren Mengen Anzüge genäht werden, schwankt die Stimmung im Lager zwischen Angst und Hoffnung. Transport oder Entlassung? Wir wurden dann aufgerufen und sind dann durch das bewusste Lachertor wieder nach außen gegangen. Und draußen wurden wir dann von irgendeinem Major oder Oberstleutnant empfangen, der uns mitteilte, dass nun unser Lageraufenthalt beendet ist. Da kam die Information von dem Mann, das weiß ich noch ganz genau, das wurde dann mit Dolmetscher übersetzt. Alles das, was hier stattgefunden hat, geht niemandem etwas an. Und sie sind aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten. Also was hier im Einzelnen war, hat niemanden zu interessieren, auch wenn sie jemand noch so dringlich danach fragt. Ich glaube, wir haben uns verstanden. So in dem Stil wurde der letzte Satz gesagt, bitte einsteigen und Abfahrt zum Bahnhof Weimar. Da sind wir in den Bus eingestiegen. Ja, und es versuchte sich eine Stimmung breit zu machen, wie vielleicht ist es jetzt soweit. Jedenfalls in dem Bus fing auf einmal welcher an zu singen. Jedenfalls haben wir alle mitgesungen, waren Lüsschen guter Dinge. Und die Russen drehten sich nicht um und schimpften nicht und sagten nicht sprechen und nicht singen. Und aus diesem Verhalten heraus haben wir angenommen, das scheint hier was zu sein, das sieht doch nach Entlassung aus. Und irgendwann haben wir dann diesen gedruckten Entlassungsschein noch in Empfang genommen und dann wurde die Bustüre geöffnet und wir stiegen auf dem Bahnhofsvorplatz von Weimar aus und verkrümelten uns. Aber so schnell, wir sind also so rasend schnell von dem Bus verschwunden, da ist niemand mehr und hat gesagt, macht's gut und bleibt gesund oder komm gut heim. Wir waren alle weg, wie wenn der Wind in einen Haufen Blütenblätter geblasen hätte. Bescheinigung. Hiermit wird bescheinigt, dass Herr Kretschmer, Wolfgang, geboren 1930, aus dem Internierungslager entlassen ist und sich auf dem Heimweg nach Leipzig N26 Gustav-Schmoller-Straße Nummer 8 befindet. Diese Bescheinigung berechtigt den oben genannten, die Eisenbahn zu benutzen. Als Personalausweis kann sie nicht dienen. 16. Januar 1950, Landespolizei des Landes Thüringen. In Weimar sind wir noch ein Stückchen rumgegangen, da waren die ersten AO-Läden. Und da sind wir hin und haben uns ein Schweinsohr geholt für 3,50 Mark oder 7,50 Mark. Eine andere, der hat sich den kleinen Flachmann geholt, der wollte unbedingt den Schnaps trinken. Der hat seine 20 Mark dort wahrscheinlich in den Schnaps angelegt. Und wir sind dann noch in Weimar ein bisschen rumgezogen und haben gesagt, jetzt müssen wir zum Zug. Das war dann die Heimfahrt, die in das neue Leben dann ging. Vom Leipziger Bahnhof aus rufen die beiden Jungen bei einem Nachbarn an, der eines der wenigen Telefone in der Siedlung besitzt. Vorsichtig soll er die Familie auf die Rückkehr des Sohnes vorbereiten. Wolfgang Kretschmer hat Angst, dass das plötzliche Wiedersehen für seinen herzkranken Vater zum Schock werden kann. Leipziger Volkszeitung, Frühjahr 1950. Wenige Schritte weiter, in der Gustav-Schmoller-Straße 8, wohnt Wolfgang Kretschmer. Er war mit Wolfgang Freier im gleichen Lager. Lächelnd steht er an der Haustür. Die gesunde Gesichtsfarbe, der volle Haarschopf entsprechen so gar nicht dem Bild, dass die Westpresse ihren Lesern immer noch zu vermitteln versucht. Wolfgang ist noch ein junger Mensch. Die vergangenen Jahre im Internierungslager sind gerade für ihn nicht leicht gewesen. Aber er hat aus ihnen eine ernste Lehre gezogen. Nie wieder wird er sich von Kriegstreibern verhetzen und verführen lassen. Wolfgang hat erkannt, dass nur die Arbeit für den Frieden von Bestand sein wird. Das sagte er uns abschließend, als wir uns mit einem herzlichen Händedruck und den besten Wünschen für seine Zukunft von ihm verabschieden. Das Interview hat in dieser Art nie stattgefunden. Trotzdem bleibt er in der sowjetischen Besatzungszone. Kurz nach der Haft kommt er mit einer Rippenfellentzündung und beginnt in der TBC ins Krankenhaus. Wieder genesen, absolviert er eine Umschülerlehre und beginnt im Werk Roter Stern als Schlosser. Kurioserweise hat es mich immer wieder zu den Russen gezogen. Jeder, der mich gesehen hat, hat gesagt, bist denn du wahnsinnig, was willst denn du bei den Russen? Du warst doch lange genug dort. Ich kam mit denen am besten zur Rande. Die Betriebe waren gut im Geldverdienen, waren mies in der Organisation. Das war ein richtiger Russenbetrieb, da ging es rund. Aber ja, wir hatten unsere Ruhe. Es fragte niemand, ob wir in eine Partei eintreten wollten oder ob wir in die FDJ eintreten wollten. Und es fragte auch niemand, wo kommst denn du eigentlich her? Warum bist denn du jetzt mit damals 20 Jahren, warum bist denn du jetzt auch Schlosser geworden? Was hast denn du vorher gemacht? Da fragte niemand. Und nach dieser Berufstätigkeit im Werk Motor beim Russen kam dann der Gedanke, man müsste ein bisschen mehr machen als das. Damals war es Mode, da musste man delegiert werden zum Studium. Dann sind wir zum BGLer gegangen und haben gesagt, wir wollen studieren. Und was braucht denn da? Delegierungsschreiben. Wie geht denn das? Das wissen wir schon. Na, da machen wir eins. Und da haben wir uns zum Studium delegiert, haben Schreiben gemacht. Und hat der BGLer aus dem Dings hat ein russisches Schreiben gemacht. Und da hat der russische Kommandant unterschrieben, da haben die unheimlichen Stempel drauf gemacht mit diesem riesengroßen Sowjetstern und Unterschrift Oberstleutnant so und so. Das war unser Delegierungsschreiben und das kam in der Ingenieurschule an. Da gab es überhaupt keinen Zweifel. Das war eine über jeden Zweifel erhabene Person, die jetzt delegiert wird. Über seine Zeit im Lager spricht Wolfgang Kretschmer nur mit seinen nächsten Angehörigen oder mit guten Freunden. Erst am Ende des Berufslebens beginnt er mit seinen Aufzeichnungen. Das ist eine Schilderung, die gehört in eine Zeit hinein, die hier stattgefunden hat. Die ist zum Glück beendet, das ist vorbei, da wollen wir nicht mehr sagen, das brauchen wir mal wieder oder was. Aber wir wollen sagen, es hat Zeitzeugen gegeben oder es gibt noch welche, die von dieser Geschichte berichten. Also im Sinne von Abrechnung, Aufrechnen, Rachegefühle oder sowas, absolut nicht. Das, zu dem Zweck habe ich es nicht gemacht. Nach dem Fall der Mauer bietet sich für Wolfgang Kretschmer endlich die Möglichkeit zur Rehabilitierung. Um die Sache noch einmal auf den Punkt zu bringen mit dem Werwolf, ich habe nach der Wende vor wenigen Jahren, also ich schätze, es ist 95 gewesen, den Antrag auf Rehabilitation gestellt über die deutsche Botschaft in Moskau an eine Stelle, die uns genannt wurde, wo man das tun kann. Da habe ich eine Antwort bekommen von dort und da stand wörtlich drin, dass ich als Mitglied der Organisation Werwolf verhaftet worden bin. Also einer Organisation, die in Sachsen überhaupt nicht existiert hat. Und da steht noch kurioserweise drin, also weil ich nicht verurteilt worden bin, kann ich auch nicht rehabilitiert werden. Das ist das Lustigste an der ganzen Geschichte. Wer nicht verurteilt wurde, kann auch nicht rehabilitiert werden. Geheimbefehl Nummer 00315. Erinnerungen an die Speziallager des NKWD in Mühlberg und Buchenwald von Wolfgang Kretschmer. Zusammengestellt von Katrin Kiel. Es sprachen Max Urlacher und Christina Weidemann. Schnitt Steffen Brosig. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1998.